Es wird nicht möglich sein, die kriegerischen Instinkte in einer einzigen Generation auszurotten. Die Menschen müssen weiterhin kämpfen. Aber nur, wofür zu kämpfen lohnt. Und das sind nicht imaginäre Grenzen, Rassenvorurteile oder Bereicherungsgelüste, die sich die Fahne des Patriotismus umhängen. Unsere Waffen seien Waffen des Geistes, nicht Panzer und Geschosse. Was für eine Welt könnten wir bauen, wenn wir die Kräfte, die ein Krieg entfesselt, für den Aufbau einsetzen?